Hören Teil 2. Sie schauen sich eine Wohnung an und hören die Informationen des Maklers. Hier haben wir ein sensationelles Prachtstück, verehrte Kunden. Die Altbauwohnung hier in der Sizilienstraße 34 im Herzen der Stadt liegt in einer idyllischen Lage. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock des hinteren Weißen Trakts und bietet einen traumhaften Blick auf den Stadtpark und den Stadtsee. Wir müssen kurz durch den Hinterhof und den Garten. Ich mache nur die Tür auf und dann dürfen Sie hereinkommen. Gehen Sie bitte die Treppen hoch und schauen Sie, wie groß die Wohnung wirkt, sobald Sie die Wohnung betreten. Das bewirken die beigefarbigen Fliesen, die chromsilbernen Lampen und die rustikal dunkelbraunen Holzmöbel. Bewundern Sie die große Wohnung. Auf 120 Quadratmeter haben Sie eine Riesenfläche, die Sie individuell nutzen können. In dieser Wohnung finden 4 Personen Platz. Es gibt 2 Schlafzimmer, eins davon mit eigenem Badezimmer und mit Blick auf den Garten. Die Sonne scheint morgens in das Zimmer, was eine unglaubliche Atmosphäre schafft. Hier hinten in der Wand bildet sich ein Hohlraum, in dem Sie einen Einbauschrank einfügen können. Der hellbraune Laminatboden im Schlafzimmer gibt dem Ganzen nochmal eine idyllische Atmosphäre. Das Bad hier gleich rechts ist sehr groß. Die Wanne in der Mitte bietet reichlich Platz für Komfort. Das Fenster dient nicht nur zur Lüftung des Badezimmers, sondern bietet reichlich natürliches Tageslicht. Schauen Sie sich hier auch die stilvolle Küche aus Mahagoni an und beachten Sie den eingebauten Elektroherd und den Kühlschrank aus Stahl. Zu dieser Wohnung gehören natürlich auch ein 50 Quadratmeter großer Keller sowie ein Parkplatz in der hauseigenen Tiefgarage. Den können wir uns gerne nachher noch anschauen. Nun würde ich Ihnen gern ein wenig Zeit geben, sich die Wohnung in Ruhe anzuschauen. Die monatliche Miete für diese Wohnung beträgt 1.000 Euro kalt. Die Nebenkosten, die zwischen 100 und 150 Euro variieren, sind für die Flurreinigung, die Müllabfuhr und die Hausmeistergebühren für den Garten. Wenn Sie sich für diese Wohnung interessieren, können wir gerne weiter darüber sprechen.